Vorsichtig schlitterte Logo den Abhang hinunter. Jagger und Ivy waren dicht hinter ihm. Auf dem Boden lag viel Laub und die Kinder hielten sich immer wieder an den kleineren Baumstämmen fest, um nicht auszurutschen. Sie waren nun schon fast 2 Stunden im Wald unterwegs und hatten das ganze Gebiet um die verseuchte Stelle am Fluss nach Spuren abgesucht. An den Fluss selbst konnten sie nicht mehr, der war von der Polizei mit Bändern abgeriegelt worden und überall waren Schilder mit Betreten verboten angebracht. Schließlich erreichten sie wieder die kleine Lichtung, an der sie ihre Fahrräder abgestellt hatten. So ein Mist! Es gibt aber auch nicht eine einzige winzige Spur, aber auch gar nichts Verdächtiges. Die Polizei hat eben schon alles untersucht und das, was sie gefunden hat, natürlich selbst mitgenommen. Ich habe es doch gleich gesagt, es ist zwecklos. Kommt, lasst uns wieder nach Hause fahren. Vielleicht haben die Gauner die Giftstoffe ja gar nicht hier an dieser Stelle in den Fluss geschüttet. Respekt! Du hast recht, Jagger. Das ist eine Idee. Wir sollten ein Stück flussaufwärts nochmal zu suchen anfangen. Also los geht's. Wir fahren mit den Rädern den Weg rauf zur Straße und biegen dann rechts wieder in den Wald rein. Hey Jungs, ich hab echt null Bock, jetzt noch weiter Sherlock Holmes zu spielen. Sucht ihr mal alleine, ich werd's packen und nach Hause fahren. Was geht, Ivy? Ist alles in Ordnung? Ja. Ich bin bloß ein bisschen müde wegen des Vortrags von gestern Abend. Der war so spät zu Ende und dann konnte ich lang nicht einschlafen, weil mir so viel durch den Kopf gegangen ist. Hey, check ein und düs ab, wenn du nicht mehr mitfahren willst. Nur immer schön locker bleiben. Wir sagen dir später Bescheid, ob wir weiter oben noch etwas entdeckt haben oder nicht, okay? Alles klar. Ihr seid echt cool. Kein Problem, Ivy. Hau dich auf die faule Haut und tschüss. Bis auf später. Ciao, Jungs. Ich höre von euch. Ivy schaute Jagger und Logo nach, wie sie voller Tatendrang auf ihren Rädern davonfuhren. Es dauerte keine Minute und sie waren außer Sichtweite. Ivy hielt kurz inne, schloss die Augen und nahm die Ruhe des Waldes wahr. Sie atmete tief ein und spürte, dass sie wirklich sehr müde war. Seitdem sich Ivy ihrer magischen Fähigkeiten bewusst geworden war, hatte sie es sich zur Gewohnheit gemacht, Vorträge über Magie zu besuchen. Und erst gestern war sie wieder bei so einem Vortrag gewesen. Kontaktaufnahme mit Elfen, Erdgeistern, Pflanzen und mystischen Bäumen. Der Dozent hatte von wirklich beeindruckenden Erlebnissen und Möglichkeiten berichtet. Und als Ivy ziemlich spät zu Hause in ihrem Bett lag, gingen ihr die Gedanken darüber nicht mehr aus dem Kopf. Jetzt ging Ivy zu ihrem Fahrrad, das sie an die alte Eiche gelehnt hatte, unter der sie vorgestern kurz eingeschlafen war. Sie klemmte ihre Jacke auf den Gepäckständer und wollte losfahren, aber irgendetwas hielt sie zurück. Sie sah zu der alten Eiche.